Erster Jesus erzählte seinen Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Man sagte dem reichen Mann, dass der Verwalter sein Geld verschwendet. Zweiter, der reiche Mann rief den Verwalter. Er fragte, was höre ich da über dich? Zeige mir, was du mit meinem Geld gemacht hast. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Dritter, der Verwalter dachte, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir die Arbeit weg. Ich kann nicht graben. Ich schäme mich, zu betteln. Vierter, ich weiß, was ich tun werde. Dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich meinen Job verliere. Fünfter, er rief alle Leute, die seinem Herrn Geld schuldeten. Er fragte den Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Sechster, der Mann sagte, 100 Bat Öl. Der Verwalter sagte zu ihm, nimm dein Papier. Setz dich und schreibe sofort 50. Siebter, dann fragte er einen anderen, wie viel schuldest du? Der Mann sagte, 100 Kor Weizen. Der Verwalter sagte, nimm dein Papier und schreibe 80. Achter, der Herr lobte den Verwalter, obwohl er nicht ehrlich war. Er sagte, der Verwalter war klug. Die Menschen dieser Welt sind oft klüger als die Menschen, die zu Gott gehören. Neunter, ich sage euch, nutzt euer Geld, das nicht immer ehrlich ist. Macht euch damit Freunde. Dann werden sie euch in die ewigen Häuser aufnehmen, wenn das Geld zu Ende ist. Zehnter, wer bei kleinen Dingen ehrlich ist, ist auch bei großen Dingen ehrlich. Wer bei kleinen Dingen unehrlich ist, ist auch bei großen Dingen unehrlich. Elfter, wenn ihr mit dem Geld, das nicht immer ehrlich ist, nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Zwölfter, wenn ihr mit dem, was nicht euch gehört, nicht treu seid, wer wird euch dann das geben, was euch gehört? Dreizehnter, ein Diener kann nicht zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen treu sein und den anderen nicht achten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. 14. Die Pharisäer hörten das alles. Sie liebten Geld. Sie lachten über Jesus. 15. Jesus sagte zu ihnen, ihr tut so, als ob ihr vor den Menschen gut seid. Aber Gott kennt eure Herzen. Was die Menschen wichtig finden, ist für Gott oft schlecht. 16. Das Gesetz und die Propheten waren bis Johannes. Seit Johannes wird die gute Nachricht von Gottes Reich erzählt. Viele Menschen wollen dazu gehören. 17. Es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen. Aber kein kleines Zeichen vom Gesetz wird verschwinden. 18. Wer seine Frau wegschickt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Wer eine geschiedene Frau heiratet, der bricht auch die Ehe. 19. Es gab einen reichen Mann. Er trug sehr teure Kleider. Er lebte jeden Tag sehr gut. 20. Ein armer Mann namens Lazarus lag vor der Tür des reichen Mannes. Er hatte viele Wunden. 21. Er wollte gerne die Reste vom Tisch des reichen Mannes essen. Sogar Hunde kamen und leckten seine Wunden. 22. Der arme Mann starb. Engel trugen ihn zu Abraham an einen guten Ort. Der reiche Mann starb auch und wurde begraben. 23. Im Ort der Qual hob der reiche Mann seine Augen. Er litt große Schmerzen. Er sah Abraham weit weg und Lazarus bei ihm. 24. Er rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schicke Lazarus, damit er seinen Finger ins Wasser taucht. Er soll meine Zunge kühlen. Ich leide sehr in diesem Feuer. 25. Abraham sagte, denk daran, du hast in deinem Leben Gutes bekommen. Lazarus hat Schlechtes bekommen. Jetzt wird er hier getröstet. Aber du leidest Schmerzen. 26. Zwischen uns und euch ist eine große Trennung. Niemand kann von hier zu euch gehen. Und niemand kann von dort zu uns kommen. 27. Der reiche Mann sagte, Vater, ich bitte dich. Schicke Lazarus in das Haus meines Vaters. 28. Ich habe 5 Brüder. Lazarus soll sie warnen. Dann müssen sie nicht auch an diesen Ort der Schmerzen kommen. 29. Abraham sagte, sie haben Moses und die Propheten. Sie sollen auf sie hören. 30. Der reiche Mann sagte, nein, Vater Abraham. Wenn aber jemand von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. 31. Abraham sagte zu ihm, wenn sie nicht auf Moses und die Propheten hören, werden sie auch nicht glauben. Sie werden nicht glauben, auch wenn jemand von den Toten aufersteht.